WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 6. März 1923. Der Geburtstag des Schauspielers und Kabarettisten Jürgen von Manger. Man muss im Leben Mensch bleiben, nicht alles andere ist Kokolores. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Damit wäre mein Vorspruch in Hochdeutsch auch schon am Ende. Und ich kann das Wort weitergeben an den Herrn Adolf Techtmeier aus dem lieblichen Ruhrgebiet. Das ist er hier mit die Kappe, ne? Ja, also, auch nochmal, namens allerseits. Jau, aber er hier ohne Kappe, das ist Jürgen von Manger. Kein Kind aus dem lieblichen Ruhrgebiet, sondern aus der Pfalz. Ach, das sind ja nur Sachen, ne? Man eigentlich gar nicht mehr gerne daran erinnert wird. In Koblenz wird heute vor 100 Jahren ein Junge geboren. Hans-Jürgen Julius Emil Fritz von Manger König, Sohn des Staatsanwalts Fritz König und der adligen Antonia von Manger. 10 Jahre später zieht die Familie nach Hagen in Pott. Unsere Mama lässt ihn übrigens alle herzlich grüßen. Sprache und Theater interessieren schon den Schüler von Manger. Eines Tages sucht sein Direktor Komparsen. Das Stadttheater hat angerufen, die bringen da Wilhelm Tell und haben nicht genug Leute. Und wir sehen das auch in unserem Jugendring, also wollen wir doch nicht so sein und denen helfen. Wer da mitmacht, kriegt auch 2 Tage frei für die Haupt- und Generalprobe. Haben natürlich alle Finger gehoben und alle wollten mitmachen. Im Krieg macht Jürgen von Manger das Notabitur, muss an die Ostfront und wird danach Schauspieler. An den Theatern in Bochum und Gelsenkirchen. Vom Theater aus machte man viel bunte Abende. Und bei so einer Gelegenheit habe ich zum ersten Mal das Ruhrdeutsch gesprochen. Damals machten die Parteien so Hausfrauennachmittage. Ich glaube, es war Anno 45 oder Anfang 46. Und als ich in diesen Saal nun kam, habe ich mich plötzlich so geniert als junger Schauspieler, dass ich nicht mehr als Manger Hochdeutsch redete, sondern so wie die Leute. Ne? Und die Frauen haben sich so gefreut und damit war das geboren. Das Genre Ruhrpottspesken, präsentiert durch den Mann mit der Mütze. Ich bin irgendwann auf Techtmeier gekommen, weil es ein völlig durchschnittlicher Name ist. Wenn ich ihn, jetzt was weiß ich, Waschmaschinkowski genannt hätte, dann wäre es eine Beamtenreiterei. Ich bin so frei, ne? Oder gestatten Techtmeier, nicht? Ist mein Name. Angenehm. Ist angenehm, nicht? Ich habe auch wahrscheinlich da all das schnell erkannt, was da an Witz und Verwertbarem in der Figur, zum Beispiel hier des kleinen Mannes im Ruhrgebiet, zu finden ist. So ist es, bestätigen die Kabarettisten Uwe Lüko, bekannt als Alter Ego von Rentner Herbert Knebel und Ludger Stratmann, sowie die Ruhrpottduse Tana Schanzara. Er war da wirklich, fand ich es wirklich so ein frischer Wind in der ganzen Szene, weil er wirklich so eine Kunstfigur auf die Bühne gebracht hat, die Geschichten aus dem Leben erzählt hat. Er redet nie logisch, er redet eigentlich immer assoziativ. Er kommt, wie man bei uns sagt, dann vom Hölzken aufs Stöcksken. Er hat sehr fantasievoll. Zu allem, was Sie ihm erzählen, gibt er sofort. Das projiziert er auf seine Ebene. Er war ein wunderbarer Mensch mit wahnsinnig viel Humor und hat das Ruhrgebiet in ganz Deutschland sehr gehoben. Ja, nee. Ja, was war das für ein Typ? Ein Spaßmacher vom Ruhrgebiet hier. Der hat das ganze Ruhrgebiet auf die Schippe genommen. Rufschädigung einer ganzen Region wird ihm vorgeworfen. Zum Beispiel von Schriftsteller Max von der Grün. Ich habe ihn dann getroffen, ein Jahr später, bei einer Veranstaltung. Und da kam er ganz wütend auf mich zu. Was mir denn einfiel, dann habe ich gesagt, ja, Jürgen, tut mir leid, ich denke so darüber. Und wenn die Leute lachen bei dir, dann lachen sie eigentlich über sich selber. Vor Hanebibbeln nennt man das. Also ich konnte seiner Komik nie was abgewinnen. Das ist doch aber Blödsinn, was Sie jetzt sagen. Ich stelle ja nicht etwa einen Blödmann dar, sondern die Leute sind ja, als wären sie jetzt zum Kaffeeklatsch bei Adolf Techtmeier und hören ihm zu. Und was er sagt, ist ja doch eine moderne Eulenspiegelei. Deutschland hat nur diese Manger-Geschichten erzählt. Und man nannte das ja damals Mangern. Ja, wenn man so sprach wie die Leute, dann nannte man das ermangert. Revierkomiker Hennes Bender fasst zusammen. Aber so wie er gesprochen hat, so spricht eigentlich keiner. Das war der ganze Habitus von ihm, dieses ganze Gespräch. So, also ich muss aber sagen, eure Herrschaften, ich weiß ja nicht. So spricht bei uns keiner. Es war alles sehr überhöht. Aber sehr erfolgreich. Techtmeier labert auf der Bühne, in Radio und auf Platte. Schon Anfang der 60er Jahre gibt's zwei Goldene. Es läuft, aber Jürgen von Manger geht beruflich lieber auf Nummer sicher. Also ich bin auch noch so ein bisschen verhinderter Jurist, Schmalspurjurist. Ich habe zwischen 1954 und 1958 in Köln und Münster mein juristisches Studium absolviert. Das war so neben der Theaterei der ursprüngliche Berufswunsch. Und das stimmt schon, dass aus der Ecke und aus den Interessen nun einiges, wahrscheinlich auch das besonders Wichtige, in die Geschichten um Adolf Techtmeier eingeflossen ist. Geschichten, die erstmals im Radio zu hören sind. Beim WDR spricht von Manger kleine Rollen im Schul- und Kirchenfunk. Nebenbei amüsiert er die Kolleginnen und Kollegen mit eigenen Sketchen. Im Kölner Funkhaus waren meine Storys auch bekannt. Die Profis von Funk und Theater freuten sich aber vornehmlich über die bisschen makabren Titel. Und das fanden sie nur wunderschön und belachten es kräftig. Aber sie sagten, wie sollen wir das an den Hörer bringen? Gar nicht, meint der WDR. Aber der Norddeutsche Rundfunk ist begeistert und sendet von Mangers Kultsketch Schwiegermuttermörder an Silvester 1961. Dann habe ich sie im Keller getragen. Dann habe ich sie gesägt. Was haben Sie? Weil unser Bollerwagen machte die Feststellung, dass sie noch nicht so schön drauf passte. Und ich hatte ja dann drei Fuhren. Ne? Da ist im Rhein-Herne-Kanal und da war sie weg. Er kommt ja nicht wie ein Schauspieler rüber, sondern es wirkt einfach sehr authentisch. Und das macht es eben so lebendig. Komiker-Idol H.P. Kerkeling aus Recklinghausen. Er geht ja auch an die Leute ran, er spricht direkt zu den Leuten. Ich glaube, dass es das ist, was ihn am Ende auch mit ausgemacht hat, ja. Neulich sagte mir eine Nachbarin, die rühmte ein Hochzeitsmenü. Also, was das für ein Essen gab. Nicht vorweg, so eine wunderbare Delegiertensuppe. Ne? Das kann man gar nicht erfinden. Die Geschichten lagen auf der Straße. Das war seine Formulierung. Da gab es so ein Spezialgeschäft, Obst und Gemüse. Und das war eine richtige Ruhrgebietsfrau. Und bei der hat er dann studiert. Mehr oder weniger, ja. Erinnert sich Ehefrau Ruth von Manger. Frau Techtmeier, sagte man zu mir. Ich habe nicht korrigiert, ne? Naja, und mein Mann hat dann immer mitgespielt. Auch so, wenn die Leute ihn sagen, Herr Techtmeier, dann hat er einfach auf Techtmeier gemacht. Das war ein bisschen schizophren, kann man sagen. In den 60er und 70er Jahren feiert Jürgen von Manger Riesenerfolge. Nicht nur im Ruhrgebiet, auch im Fernsehen. Zum Beispiel bei Alfred Biolek. Singen Sie auch? Ich habe Gesang studiert. Ach, Sie haben Gesang studiert? Erwann. Jetzt! Butterbier ist so wie der Saft für das Leben hier in Revier. Tut man manchmal gern einheben und an so ein Tag krieg ich zu Hause meist noch Krach, dass ich nicht lach. Für die ZDF-Fernsehserie Techtmeiers Reisen verlässt Jürgen von Manger Gattin Ruth in Herne und betrachtet die Welt vor Ort aus Sicht eines Ruhrgebietlers, unter anderem Thailand, beschrieben im Humor der 70er Jahre. Du bist doch noch ein junges Blut. Ich bin zwar auch erst in meine besten Jahre, ist klar, aber pass auf, du, ich bin schon gebunden. Es gibt schon eine andere Frau in mein Leben, besonders bei uns in der Küche. Deshalb lass uns lieber ein guter Freund bleiben. Da hast du mehr von, als wenn ich hinterher Heimweh kriege. Bruder Horst von Manger. Ich erinnere mich besonders an die Schottlandreise, die ihm offensichtlich sehr gut gefallen hat. Es gibt ihn mit einem schottischen Rock. Das Gefühl ist mir in Erinnerung geblieben. Denn gibt für Schottland ein Prinzip. Umfahren, anhalten, aussteigen, begucken, schön finden und weiterfahren. Wenn Sie hier einen richtig schönen Erholungsurlaub machen wollen, dann fahren Sie am besten gleich nach Spanien oder an der Adria. Weil in Schottland wird Sie ja nichts weiter geboten als wie Ja, Schottland, ne? Weil sehen Sie ja selber nicht. Das Land besteht meistens aus Umgebung, die kann man eben nur mit den Augen vernaschen, ne? Doch was wäre das Thema Reisen ohne das liebste Ziel der Deutschen? Das Wichtigste an Mallorca ist ja sowieso die Wärme. Und wenn das Wetter danach ist, kann man sich trotz der Jahreszeit schön das Swimmingpool lang machen. Kann man so die Enkelkinder zeigen am Foto oder auch schon mal Krankheiten austauschen, die Operationen, alles. Ja, hier können sie mal unter sich sein, werden nicht dauernd von den eigenen Kindern angeschissen und können sich endlich mal das erlauben, wo sie immer schon von geträumt haben. Techtmeier bringt den Pott in eine ganze Welt. Wollharpe? Mit Techtmeier verbindet man halt ja das positive Bild des Ruhrgebiets. Der Kumpel, der das Herz am rechten Fleck hat, der Fehler machen kann ohne Ende, beispielsweise die Schwiegermutter umzubringen und am Ende doch sympathisch bleibt. Jürgen von Manger gehört neben Peter Frankenfeld und Loriot zu meinen großen Vorbildern. Junge, Junge, du. Ich würde mich auch wehren gegen den Ausdruck Kumpel. Ich nehme nicht in Anspruch, dass ich da einen Kumpel aus dem Ruhrgebiet darstelle, sondern einfach einen Nachbarn im Alltag, der in Berlin genauso wie in Hamburg oder in München oder gar in der Schweiz sein kann. Jeder hat einen Schriftführer im Verein oder einen Schwager oder irgendeinen, der so ist. Einen, über den man gern lacht. Jürgen von Manger steht ständig auf der Bühne, im Hörspielstudio, vor der Fernsehkamera oder tourt durch die Walachei. Er kann es nicht lassen, so Tana Schanzara. Dann will man auch, wenn man schon so berühmt ist, will man auch jedes Angebot annehmen und nicht sagen, ich kann nicht, dann ist gleich aus. Dann heißt es auch, der kann ja nicht, der hat keine Zeit. Und dann nimmt man alles an und es bringt ja auch viel Geld, aber es ist anstrengend. Das halte ich nicht durch, da habe ich keine Nerven für. Und du fängst dann schnell am Singen hier im Revier. Tonde Gläser kräftig klingen, der Gerstensaft gibt dir wieder neue Kraft, bist du abgeschlappt. Von Manger versucht sich zu stärken. Er hatte ganz viele Tabletten. Also die Apotheke ist an ihm reich geworden, hätte ich bald gesagt. Also er aß gerne Tabletten, er nahm gerne Tabletten, weil er suggestiv dachte, die haben den Effekt, das, was auf der Packung oder was auf dem Beipackzettel steht. Und das war eben auch nicht richtig. Als Ruth von Manger im August 1985 von einer Geschäftsreise ihren Mann anruft, ist sie erschrocken. Und dann sprach er so eigenartig. Ich sage, hast du ein Fläschchen Wein getrunken? Nein, sagte er. Hast du gerade geschlafen? So sprach er, als wenn er gerade aufgewacht wäre. Nein. Ich sage, soll ich kommen? Weil ich dann schon ahnte, dass irgendwas ist. Und dann sagte er, ja. Also nein und ja konnte er sagen. Und dann bin ich ins Auto und bin so gefahren wie noch nie. Ich war in kürzester Zeit zu Hause. Na, und dann lag er angezogen auf dem Bett. Sofort fährt das Paar ins Krankenhaus. Unten an der Pforte stand ein Rollstuhl. Da hat er gesagt, nein, das ist nicht für mich, hat er gesagt, da gehe ich nicht rein. Und dann hat der Pfleger, der dabei war, gesagt, doch, Herr von Manger, gehen Sie rein. Naja, und dann kam er zum Professor und der hat dann eindeutig diagnostiziert, dass es ein Schlaganfall ist. Jürgen von Manger ist halbseitig gelähmt, auch sein Sprachzentrum ist schwer geschädigt. Bruder Horst. Er hatte die Schwierigkeiten mit dem Gehen, er hatte Riesenschwierigkeiten mit dem Sprechen und er wusste genau, dass Schluss war. Und das bei jemandem, der von der Sprache gelebt hat, das zu akzeptieren, haben wir riesig groß veranschlagt und ihn bewundert dafür, ja. Mit 62 Jahren ist Jürgen von Mangers Karriere zu Ende. Nach zahlreichen Klinikaufenthalten verbringt er seine letzten Lebensjahre zurückgezogen in Herne. Er erhält das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland und den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Im März 1994 stirbt der große Ruhrpott-Künstler mit 71 Jahren. Ich selbst stehe ja mehr auf diese innere Werte, ehrlich. Das preiswerteste Andenken ist immer noch eine schöne Erinnerung. Im Zeitzeichen erinnerte Ariane Hoffmann an Jürgen von Manger, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Gesa Rünker.